Aufnahmen. Hi, hallo. Hi, hier im Dicken Engel zur Grillsaison 14.2 für Halle. Und heute am Samstag, nein, am Freitag, oh, schönes Wochenende. Heute am Freitag habe ich bei mir den Jan-David Mörike, den Pirat vom See, der als stellvertretender Vorsitzender und stellvertretender politischer Geschäftsführer kandidiert und der uns jetzt mal eine Minute über sich selbst erzählt und darin erwähnt, welcher See. Ja, das ist also bei Friedrichshafen im Schwabenland, der Bodensee. Und ich selber bin Quirat und bin auch behindert wegen Asperger-Syndrom, das heißt Behindertenpolitik, Befolgung der UN-Behindertenkonvention und so, Verbot von Zwangsbehandlungen und diese ganzen Geschichten sollen für mich ein Schwerpunkt sein, unter anderem. Super, sagst du uns noch so ein bisschen über dein Alter und also einfach so ein paar Worte zur Person, nicht nur so zur Politik, da frage ich dich nachher noch ganz, ganz viel. Also Person, ich bin also schon 52, bin in Rente wegen Erwerbsunfähigkeit, bin also ja eine Situation, die entfernt ähnlich ist wie BGE beinahe, ne? Und bin also politisch interessiert. Und die Piraten sind eben für mich eine international liberale oder radikale liberale Bewegung, weniger eine Linke, da kann man später noch mehr reden. Ja, dann lass uns mal anfangen mit meinem ersten Fragenkomplex. Was ist dein Projekt? Die Piratenpartei ist im Moment gerade in von vielen empfunden schweren Fahrwasser und Vorstand sein ist sowieso irgendwie nicht so leicht, ne? Und da wirft keiner aus Spaß jetzt in diese Aufgabe rein. Und du musst irgendetwas mit der Partei vorhaben, du musst irgendetwas wollen und ich möchte rausfinden, was das ist. Ja, also ich habe vor, die Partei so zu führen, dass eben wesentlich klarer, transparentere Botschaften zum Wähler rüberkommen als in der letzten Zeit. Was verstehst du darunter? Also klar, also man kann jetzt über die Ausrichtung irgendwie unzufrieden sein, aber was haben wir klar zum Wähler rübergebracht oder in welcher, also wie meinst du das? Erklär das mal ein bisschen näher. Nun ja, es gibt verschiedene Aspekte, zum Beispiel, als der Wähler mit Europa unzufrieden, weil das doch ziemlich, möchte ich sagen, Brüssel ziemlich diktatorartig sich verhält. Und wir können als Mitmachpartei irgendwie dem das nahebringen, dass, sagen wir, das ist schon mal das eine. Dann haben wir zu erklären, die Piraten sind diejenigen, die den Aktionszwang ablehnen. Durch den Aktionszwang durchgedrückt werden. 70% Parlamentsmehrheit, bei 70% Mehrheit des Volkes gegen den Euro und solche Sachen. Aber wenn man von Weltraumaufzügen und sowas redet, dann spricht die Leute nicht besonders gut an. Okay, das heißt, du würdest dich in besonderer Weise für die Öffentlichkeitsarbeit interessieren, habe ich jetzt rausgehört. Vermittlung zum Wähler, da ist stellvertretender Vorsitzender ja durchaus ein zielführendes Amt. Politischer Führer bzw. Stellvertretung davon ist aber traditionell doch eigentlich definiert gewesen als Wirkung nach innen. Oder siehst du dort auch eine Außenwirkung? Nun ja, das ist, glaube ich, nicht so wichtig, was ich sehe. Die Partei hat sich ja entschlossen, den politischen Geschäftsführer, den gibt es gar nicht bei jeder, bei vielen Parteien gibt es was Vorsitzende und Generalsekretär, das einzuführen. Die Partei hat sich überlegt, wer was machen soll. Mir war das nicht so ganz klar, aber Vorsitzender und gerade zweiter Vorsitzender, wenn das diese Dinge sind, die Botschaft rüberbringen zum Volk. Davon leben Parteien, davon bekommen sie ihre Stimmen, von den Stimmen leben sie. Dann würde ich natürlich sagen, bin ich als stellvertretender Vorsitzender vielleicht am richtigen Platz. Dann befragen wir mal weiter in Richtung stellvertretender Vorsitzender. Gib mir mal eine Vision, wie du dir vorstellst, dass die Piratenpartei so in 3 Jahren aussehen soll, bezüglich ihrer Inhalte, bezüglich der Parteistruktur, der Entscheidungsfindung, vielleicht auch zwischen den Parteitagen, Partizipation, Einbindung der Mitglieder und so weiter. Einfach mal so eine Zukunftsvision und dann kann ich ein bisschen einsteigen, nachfragen. Ja, Zukunftsvision, also ist wichtig, dass wir das, was wir so behaupten, wie wir sein wollen, dass wir das und wie wir Demokratie in Deutschland und Europa führen wollen, dass wir das innerparteilich erstmal vorleben. Also im Prinzip schön transparent, muss ich sagen, zugeben, ich habe gewisse Wissens betreffend die Projekte oder BO, wie das im Einzelnen führen soll, dass eben dass man eben nicht durch Delegierte, sondern als einzelnes kleines Mitglied und so ähnlich als Bürger im Volk in Zukunft vielleicht auch mal eben wirklich gut mitmachen kann. Wir wollen ja mehr als der anderen Parteien der Mittenpartei sein und wir wollen es auch im Volk in der Demokratie ermöglichen. Insofern die Partei, wie sie miteinander umgeht, wie sie innerlich funktioniert, soll auch dann das Modell sein, wie die Gesellschaft eben so funktionieren kann, dass der kleine Mann oder der Punker an der Ecke oder der oder jener nicht sich abgehängt fühlt, wodurch ja dann die allseits bekannte Politikverdrossenheit entsteht. Na, im Moment kann man ja relativ froh sein, dass die Gesellschaft nicht so funktioniert wie die Piratenpartei intern, aber so in der Zielvorstellung wäre das natürlich ganz toll. Wir haben ja im Moment offensichtlich ein Kommunikationsproblem bei den Piraten, also sonst hätte ich auch diesen Witz da eben nicht gerissen. Wo siehst du denn die Ursache für diese Kommunikationsprobleme, die wir da im Umgang miteinander haben? Und was hättest du da für Ideen, um diese Kommunikationsprobleme zu verbessern? Oder also nicht um die Probleme zu verbessern, sondern um sie einer Lösung zuzuführen? Ja, eine endgültige Lösung wird es wohl nie geben, weil ja schon jede Familie ist eigentlich immer eine Baustelle. Man muss also immer dranbleiben, dass Missverständnisse ausgeräumt werden, dass man im Kontakt miteinander bleibt. Dazu sind gewisse Tools nützlich. Dazu ist aber auch die persönliche Begegnung bei Stammtischen und dergleichen auch unverzichtbar nach wie vor. Und Patentlösung weiß ich nicht. Man muss immer dranbleiben, weil wenn man nicht aufpasst, dann kommen die Sachen durcheinander und funktionieren nicht mehr. Ja, im Moment funktionieren sie ja gerade nicht. Ne? Und funktionieren nicht. Worauf führst du das zurück? Ich habe nicht alles verfolgt, aber ich habe den Eindruck bekommen, dass die Leute sich nicht gut verstehen. Und wie gesagt, eine Patentlösung habe ich nicht. Und das Miteinander in Kontakt bleiben, richtig, das ist ja mit das Schwierigste, was es gibt, ob das nun innerhalb einer Partei ist oder sonst zwischenmenschlich. Na, wir haben ja in Halle Ende des Monats die Gelegenheit, uns alle mal wieder persönlich zu sehen. Du hattest eben schon das Thema SMV-BO angesprochen. Wir haben ja vor ziemlich genau einem Jahr in Neumarkt in Bayern einen Beschluss gefasst, dass wir ein Verfahren namens Basisentscheid einführen, womit man online was machen kann, aber auch mit Urnen. Und irgendwie ist da im letzten Jahr das nicht zum Fliegen gekommen. Wo führst du das zurück und was könnte man dran tun, damit wir da ein Stück weiterkommen? Ja, dazu muss ich sagen, dazu weiß ich zu wenig im Moment noch, um festzustellen, wo es wirklich klemmt. Okay, aber das würde dir schon am Herzen liegen, habe ich rausgehört, sonst hättest du das Thema ja nicht aufgebracht. Wozu wäre denn das wichtig? Ich meine, wir haben ein sehr ausführliches Programm und Personenwahlen können wir mit so einem Verfahren eh irgendwie nicht ernsthaft machen, also jedenfalls nicht in der Piratenpartei. Und wozu könnte man denn so ein BO verwenden, um irgendwie die aktuellen Probleme zu lösen? Nun ja, mir ist nicht so ganz klar, was das alles tut, aber ich denke, dass man darüber sowohl diskutieren kann, wie auch zum Konsens kommen kann. Also ich müsste mir das auch mal irgendwie genauer zeigen und erklären lassen. Ich habe da erst in den letzten Tagen genauer gelesen, gehört, was es soll und dass es softwaremäßige irgendwie noch nicht fertig sei, so richtig. Und deswegen kann ich wahrscheinlich, in einem Monat könnte ich wahrscheinlich schon mehr sagen, weil ich einfach nichts weiß im Moment. Gut, dann lass uns mal über andere Punkte, die in der Partei strukturell vielleicht Arbeit bedürfen, reden. Es gibt eine Reihe von Gedanken zu und leider ein paar etwas misslungene Anträge im Antragsportal zum Thema Parteistruktur und da wird gerne das Wort Piratenrat oder so verwendet, um den Landesverbänden und dass der Reithof Paley mich jetzt nicht schlägt, nicht den Landesvorständen, wie ich sonst manchmal gedacht habe, sondern den Landesverbänden ein bisschen mehr Einfluss auf Bundesebene zu geben. Kennst du die laufenden Diskussionen zu diesem Thema und was hältst du denn von solchen Vorstößen? Also ich habe so verstanden, das sind sozusagen die Länder, die sich zusammentun und einen Einfluss auf die Bundesebene haben, so wie es im Großen ja der Bundesrat als zweite Gesetzgebungskammer auch tut, oder vor allem in den USA sogar die einzelnen Staaten sehr weitreichende Initiativen also in Gang setzen können. Und wie weit sich das positiv auswirken wird, kann ich nicht einschätzen. Das probieren. Also die Idee ist, glaube ich, ganz gut. In welchen Fällen könnte es denn positiven Einfluss haben, wenn es wird? Also ich meine, es gibt das Einsfordern und über solche Institutionen wie Marina Kassel oder auch einfach das ganz banale Telefon gibt es ja ganz vielfältige Möglichkeiten für die das irgendwie wollen, dort in den Dialog treten. Gibt es diese Möglichkeit auch alle. Und wenn es feststellt, dass mit diesen Ländervertretungen oder diesem Rat keinen großen zusätzlichen Nutzen bringen, dann könnte man es ja bleiben lassen. Im Moment kann ich es also nicht einschätzen, ob sich das lohnt. Ich kann nur sagen, dass ich ein sehr gutes Gefühl dabei habe. Das wird viele freuen. Was könnte man in dem Komplex noch fragen? Hat jemand aus dem Zuhörerraum vielleicht eine Frage an den Herrn David und mag zum Mikrofon kommen? Zu diesem Komplex. Projekt bei den Piraten. 60 Leute im Zuhörerraum, keiner hat eine Frage. Dann lass mich mal die Joker-Frage, die vielleicht den einen oder anderen zu einem Mikrofonbeitrag anregen könnte, stellen. Was kannst du im Vorstand der Piratenpartei machen, was du nicht auch einfach so als Basispirat machen kannst, piratiges Mandat in die Hand nehmen und einfach tun? Nun ja, im Vorstand wird man eben mehr gehört und ansonsten kann ich natürlich auch am Stammtisch im Kreisverband meinen Senf abgeben und sagen, was ich denke. Da hören mich eben nicht so viele, ne? Und ich kann im Mumble in AG schwätzen über dies oder jenes. Ne? Ich werde eben einfach besser gehört, wenn ich stellvertretender Vorsitzender beispielsweise bin. Ich ahne, dass der Florian jetzt was dazu sagen möchte. Ja, sowas Ähnliches. Also du hast bisher, hallo erstmal, genau. Du hast Hallo. bisher erklärt, dass du von der Partei auf Bundesebene so gut wie gar keine Ahnung hast, dass du kein einziges Projekt kennst, was hier läuft. Kannst du mir einen Grund nennen, warum wir dich zum Vorsitzenden der Piratenpartei Deutschland machen sollten? Oder zum zweiten Vorsitzenden, Entschuldigung. Ja, ich möchte eben einfach viel bewirken, viel tun. Und mit so einem Amt geht es besser, wie wenn man nur Basispirat ist. Ich denke, dass ich viel tun kann. Ich denke, dass ich auch viel Zeit habe. Nicht die nächsten paar Wochen, aber das können wir nachher, kann ich nachher noch erzählen, was unmittelbar in den nächsten paar Wochen noch ist. Aber grundsätzlich habe ich viel Zeit und mit so einem Amt kann ich mehr bewirken, wie wenn ich Basispirat bin. Okay, zum Thema Amtsführung und Zeit und sowas, da gehen wir ja nachher noch. Wenn noch jemand in diesem Bereich eine Frage hat, dann bitte zum Mikrofon. 3, 2, Eigensinn und Bauer Jupp, Eigensinn zuerst. Entstummen. Ja, danke. Guten Abend allerseits. Ich habe eine Frage an den Kandidierenden und zwar folgendes. Erstens, hast du schon einmal für ein öffentliches Amt oder Mandat kandidiert? Zweitens, wie war dein Umgang damit? Und drittens, wie war dein Ausgang und was ist dein Fazit daraus? Ja, das kann man gleich sagen. Ich wollte direkt kandidieren bei der Bundestagswahl. Jedoch war in meinem Wahlkreis der andere, der auch kandidieren wollte, viel erfahrener politisch und ist dann 5 zu 1 aufgestellt worden. Ich habe ein öffentliches Amt, ich habe in einem Verein ein Amt als stellvertretender Vorsitzender auch gehabt, aber in der Partei ist natürlich komplizierter. Und ein richtig öffentliches Amt wie etwa ein Landtagsmandat oder sowas hatte ich noch nie. Und Teil 3 von deiner Frage habe ich vergessen. Was hast du als letztes noch wissen wollen? Ja, dein Umgang damit, vor allem Umgang mit Öffentlichkeit, nicht nur mit Parteiöffentlichkeit, also zum Beispiel Twitter oder auch offizielle Parteimedien, sondern auch der Umgang mit öffentlichen Medien, ja, also mit der breiten Öffentlichkeit da draußen in Anführungsstrichen. Also keine Ahnung, zum Beispiel, wie würdest du mit einer Presseanfrage der Zeit oder der FAZ oder des Tagesspiegels umgehen? Also ich glaube, dass es nicht schwierig ist, weil, aber ich muss sagen, aus Provinzperspektive, ich habe Erfahrung eben mit der Schwäbischen Zeitung und mit dem Südkurier hier am Bodensee und das ist nicht so schwierig, die schreiben so, was man sagt, aber es kann natürlich sein, dass die großen Zeitungen schwieriger sind, also da ist vieles noch unbekannt. Okay, ich weiß nicht, ich will mich nicht vordrängeln, wenn Bauer Jupp erstmal will. Sonst hätte ich noch eine Nachfrage direkt. Oh, lass ihn doch die Nachfrage machen, oder? Ja, klar. Okay, danke. Dann die Nachfrage direkt anknüpfend an diese Mediendinge. Wie willst du, also was genau möchtest du denn tun? Was hast du vor, um genau diese Kompetenzen, diese Kenntnisse, die du als Bundesvorstand brauchen wirst, wenn du gewählt wirst, zu erwerben und zwar in möglichst geringer Zeit. Mir ist klar, dass es in geringer Zeit geschehen muss und wie man die Erkenntnisse erwirbt, ist mir nicht klar. Ich vermute, dass die meisten Menschen, die mit sowas zu tun haben, eben durch Erfahrung lernen und ich glaube nicht, dass man sich Erfahrung oder Erkenntnisse im Umgang mit Fernsehen und Presse aus dem Ärmel schütteln kann. Ich glaube nicht, dass es geht. Wie soll das gehen? Okay, danke erstmal. Ich gehe erstmal vom Mikro weg. Stefan. Ja, ich wollte nochmal nachhaken, warum genau du glaubst, dass es ihm hier im Bundesvorstand mehr zuhört oder generell. Wie du drauf kommst, dass man dir mehr zuhört. Ich denke, es ist immer so, wenn man ein prominentes Amt hat, dass man dann eben auch beachtet wird. Natürlich ist mir auch klar, dass ich da Fehler machen kann, dass der Schuss, wenn ich dies oder jenes sage, vielleicht hinten rausgeht und dass es dann heißt, der ist als stellvertretender Vorsitzender nicht mehr tragbar und muss schnell abgewählt werden. Das kann natürlich passieren, wenn ich einen Fehler mache in der Richtung. Okay. Florian. Ja, ich habe auch nochmal eine Nachfrage bezüglich deiner Vernetzung innerhalb des Bundesverbandes. Und zwar ist es ja so, dass wenn man Politik auf Bundesebene machen möchte, es immer sinnvoll ist, wenn man ein paar Leute kennt, auch aus anderen Landesverbänden, auch möglicherweise aus Leute aus Landesverbänden, die in Amt und Würden sind, sage ich mal. Wie sieht's da bei dir aus? Wie bist du ja innerhalb der Piratenpartei vernetzt? Ja, da stehe ich noch relativ am Anfang. Ich habe ja bis vor einem Jahr oder so vor allem die von meinem Kreisverband getroffen, die Leute. Und jetzt durch Pfarrer und so kenne ich eben welche, die sich auch um hohe Ämter bewerben. Und einer, der schon ein hohes Amt im Landesverband Thüringen hat. Und so, das heißt, es entwickelt sich alles allmählich bei mir. Da bin ich noch nicht weit. Ist dann der Sprung sofort übergangslos sozusagen in den Bundesvorstand? Ist das zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt gerade sind mit der Partei, wo also bei dieser Wahl ja viele jetzt das, ob das jetzt richtig ist oder nicht, wollen wir nachher mal vielleicht drüber diskutieren, aber das als Schicksalswahl und als Weichenstellung für die Piratenpartei und sowas, ist das... Siehst du dich da als resistent gegen das, was da auf dich zukommen wird? Ja, teils. Also ich meine, in gewissem Hinsicht ist alles so durcheinander, dass ein richtiges Greenhorn die Sachen nur besser machen kann. Dann sehe ich gerade im Pad, dass jemand fragt, wie ich mit persönlichen Shitstorms fertig werde. Ja, erzähl doch mal. Ich bin immer schon ziemlich viel fertig gemacht worden, seelisch, schon als Schulkind und habe da, glaube ich, eine ziemlich dicke Haut bekommen inzwischen. Dann ja, es ist gerade im Pad reingucken, da steht so Verschiedenes an. Ja, das lasse ich dann schon mal gelegentlich ins Gespräch einfließen, weil jetzt wollen wir erst nochmal über dieses Vision-Ding und Ausfüllen des Amtes fertig reden. Und dann gucken wir nach zu den anderen Sachen, gucken wir dann. Also das Thema Shitstorm, dann natürlich, ich bin so unerfahren, dass ich alles in Bewegung bringe. Das ist positiv in einer Situation, wo es eigentlich nur besser werden kann. Und ich bin eben nun mal ein schweinisch unverschämter Optimist. Also so sehe ich mich. Sonst würde ich nicht die 600 Kilometer vom Bodensee nach Halle fahren in den nächsten Tagen. Das ist nun auch wieder wahr. Ich würde dann gerne, wenn jemand mir zu diesem Komplex eine Frage hat, zum Thema Politik übergehen. 3, 2, 1, Politik. Du bewirbst dich auf in der Satzung als politische Ämter bezeichnete Vorstandsämter. Mich würde interessieren, was du unter einem politischen Amt sozusagen als im Gegensatz zu den Verwaltungsämtern aus der Satzung, was für dich also ein Amt politisch macht. Und das ist die erste Frage. Und die zweite, wir haben ja im Moment gerade eine politische Auseinandersetzung, die innerhalb der Piratenpartei stattfindet. Und da wird mit so Schlagworten gerne geredet. Die einen, die wollen ganz, ganz dringend, dass die Piratenpartei links ist. Die anderen wollen noch viel dringender, dass die Piratenpartei sozialliberal ist. Dann wirft jemand linksliberal rein. Irgendeiner hat hier sogar schon mal libertär gesagt. Und ich würde gern verstehen, wie du in diesem Spektrum da zu verorten bist und was du mit Menschen am Hut hast, die politisch irgendwo anders im Spektrum verortet sind als du selbst. Ja, Menschen, die anders verortet sind, das Ergebnis, das soll auch gut sein, weil wir wollen ja demokratische Partei sein, innerlich vielfältige Partei und nicht sowas wie die Sozialistische Einheitspartei damals, ne, wo alle das Gleiche sagen sollen, das ist gar nicht gut. Ich selber würde mich verorten als, ja, wie ich schon sagte, international liberal oder vielleicht eher libertär, weil ja das ist, das typisch Piratige ist ja, dass man möglichst wenig Vorschriften und Regulierung haben will. Und wenn man das will, dann ist man weder besonders rechts noch besonders links, sondern eben libertär, meiner Ansicht nach. Oh, da muss ich jetzt mal zwei, drei Nachfragen loslassen. Du hast da eben gerade das Wort nationalliberal, also meinetwegen auch mit international. Inter wohlgemerkt, ne, weil nationalliberal, das waren ja in der Weimarer Republik, glaube ich, Leute, die schon ein bisschen rechts waren, also nicht so, wie ich sein möchte. Also international, vielleicht hat man das akustisch nicht gut verstanden, liberal und international orientiert. Aber natürlich nicht in erster Linie in den Interessen der Konzerne. Die müssen eher ein bisschen gezügelt werden. Ja, also das Wort international liberal gibt es irgendwie nicht. Also das hast du eben erschaffen. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, dass mal ein neues Wort erschaffen wird für die Politik der Piraten. Aber wenn die Assoziation dann irgendwie nationalliberal ist, könnte das vielleicht bei dem einen oder anderen falsch ankommen. Also bei mir ist es eben irgendwie mindestens aufgestoßen. Könnte das auch die Reaktion von anderen Leuten sein? Ist das ein guter, gut gewählter Begriff? Ja, das ist möglich, dass andere Leute das, dass es da auch nicht gut ankommt, dass also das, was ich sagen wollte, nicht gut rüberkommt, wenn eben das Inter sozusagen nicht richtig mitgehört wird, dann entsteht insgesamt ein falscher Eindruck. Und da muss man sich dann auch ständig korrigieren, wenn man merkt, oder es kommt ja darauf an, das überhaupt zu merken, ne, dass man halt so und so ankommen, wie diese, sagen wir mal, etwas, das sind ja etwas altbackene oder staubige Kräfte gewesen, die sich nationalliberal genannt haben. Das ist nicht das, was ich sein möchte, klar. Das ist gut. Du hast noch ein anderes Wort benutzt, und zwar libertär. Als libertär versteht sich ja zum Beispiel auch die Tea Party oder so in den USA. Das hast du aber, glaube ich, nicht gemeint. Könntest du den Unterschied zwischen liberal und libertär erklären und dich in diesem, also das sind ja beides Dinge, die was mit Freiheit zu tun haben, aber ganz unterschiedliche Aspekte der Freiheit betonen. Könntest du das kurz auseinandersetzen und dich dann in diesem Spektrum des Freiheitlichen kurz ein bisschen genauer positionieren? Ja, das ist nicht so einfach. Also in der Mitte zwischen liberal und libertär. Einige Libertäre sind ja Leute, die weit rechts stehen. Die Tea Party, das ist ja die uramerikanische Tradition von dem Bürger, der sich selber hilft, der sein eigenes Gewehr hat, der sich mal gegen Indianer, dann wieder gegen Gangster durchsetzt und. Mit anderen Worten, das ist eine ziemlich raue Angelegenheit, ursprünglich gut und aber dann irgendwie auch wieder in Einzelfällen schon wieder ein bisschen rechtslastig, also schwer einzuschätzen. Liberal, das Wort liberal ist auch problematisch im amerikanischen Sprachgebrauch, meint man damit oft Leute, die vom Charaktertyp her eher links sind, während man in Europa Parteien darunter versteht, wie die FDP zum Beispiel, die vor allem die Interessen der großen Konzerne vertreten und Beides ist irgendwie nicht so toll. Also mit anderen Worten, das ist nicht so leicht zu sagen, wenn das Wort liberal in Amerika und in Europa was Verschiedenes bedeutet. Okay, also da diese Begriffe sich ja jetzt sozusagen direkt als Worthülsen entlarvt haben, danke übrigens dafür, das ist ja sehr gut, dass wir uns auch mal wieder Gedanken um diese Dinge machen, ob wir uns wirklich mit diesen Worthülsen da auseinandersetzen sollen. Vielleicht gehen wir mal den anderen Weg und du beschreibst einfach mal das, wofür du politisch brennst, hat neulich jemand das mal formuliert. Also, wo du sagen würdest, hey, die Piraten, die machen das und das und das ist unser Inhalt und das ist uns ganz wichtig und deswegen wählt doch bitte Piraten, weil wir das ganz, ganz viel besser machen als andere. Und vielleicht nähern wir uns dann mal so deskriptiv der politischen Aussage und deiner politischen Positionierung. Ja, also jetzt habe ich irgendwie nicht so ganz richtig verstanden, was du gefragt hast. Also ich arbeite hier immer noch dran, rauszukriegen, wo ich dich politisch verorten kann. Und du hast gerade eben relativ länglich erklärt, dass die Begriffe, die du vorher benutzt hast, jetzt dafür nicht so toll geeignet sind, weil das immer auch sehr merkwürdige Leute mitbenutzen, diese Begriffe. Deswegen würde mich jetzt mal interessieren, wofür stehst du wirklich politisch? Und jetzt mal ohne diese Begriffe einfach beschreiben, wofür brennst du, was ist irgendwie für dich wichtig, warum, das hat wahrscheinlich was mit Piraten zu tun, sonst würdest du nicht Pirat vom See heißen und bei der Piratenpartei für den Vorstand kandidieren. Mir einfach mal einen Eindruck davon geben, wo ich dich politisch verorten kann. Ja, also was mir am gelegen ist, haben ja viele Leute Politikverdrossenheit, weil sie das Gefühl haben, dass sie selber an der Gestaltung der Gesellschaft, an der Gestaltung der Welt, in der wir leben, gar nicht mehr mitwirken können, obwohl die Demokratie eigentlich dazu da ist, dass eben nicht bloß ein Kaiser oder König oder ein ja, Generalsekretär, was weiß ich, wie es der DDR geheißen hat, alles angibt, sondern dass die Leute also mitwirken können. Das Gefühl haben sie seit Jahren nicht mehr. Deswegen wählen auch immer mehr Leute gar nicht und so weiter. Und das sind die Dinge, die ich ändern möchte. Okay, das ist aber jetzt sozusagen so eine Art methodische Aussage, also eine radikaldemokratische Methodik. Aber welchen Inhalt würdest du sehen? Also ja. Ja, Inhalte gibt es viel. Zum Beispiel wichtig ist auch, dass es praktisch die Leute zum Beispiel, die sich, was weiß ich, arbeitslos waren und schon 100 Bewerbungen geschrieben haben, 99 Absagen und dann eine Absage nach Vorstellungsgespräch, die sind also mit dem ganzen System fertig und werden nichts mehr glauben und so. Und andere wieder, hier klappt es nicht, da ist alles Mögliche korrupt oder linksrum oder falschrum. Und da kann man die Leute nur gewinnen, wenn man glaubhaft macht, dass man diese Fehlfunktionen der Gesellschaft wieder abstellt. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, weil ich versuche das jetzt mal mit etwas, was mir irgendwie gestern so eingefallen ist. Stell dir mal vor, ich bin jetzt Neuwähler, ja, und ich steige mit dir in einen Aufzug ein und stell fest, du hast einen Piratensticker irgendwie am Hemd und frag dich: Hey, warum soll ich die Piraten wählen? Und du hast jetzt genau eine Minute Zeit, und ich unterbreche dich dann im Zweifelsfall auch, mir zu erklären, warum soll ich Piraten wählen? Nun, die Piraten stehen dafür, als Mitmachpartei möchten auch Mitmachgesellschaft entwickeln und eine, wo also nicht etwa von Verantwortung, Eigenverantwortung und so das leere Worthülsen sind, wie zum Teil die Konservativen das benutzen und sagen, wir drehen bloß radikalen Geldhahn zu und auf einmal lernen die Leute eigenverantwortlich zu funktionieren. Das funktioniert de facto so eben nicht. Das ist eben nicht so einfach. Okay, und gut, da muss jetzt jeder sich selber ein Bild darüber machen, ob er nach dem Aussteigen dann Piraten wählen möchte. So, wir haben politische Fragen in dem Pad. Und wenn schon im Pad-Chat gemosert wird, dass wir nicht fragen, ja, Schall und Rauch, ich wäre super froh, wenn du streichen könntest, was ich jetzt gleich fragen würde. Du hast vorhin das Thema Inklusion selber genannt und gesagt, da hast du ganz, ganz viel Herzblut drin. Hast du Kontakte zu Behindertenverbänden? Würdest du zum Beispiel auch eine Themenbeauftragung für dieses Thema anstreben? Oder wie ist deine Vernetzung in diesem politischen Bereich? Ja, also Themenbeauftragung, das erscheint mir gut, was Behindertenverbände betrifft. Ich habe vor allem zu ein oder zwei Autistenvereinen Kontakt, weil meine Behinderung ist also ein leichter Autismus. Und ich muss zugeben, zu etwa Verbänden von Seh- oder Hörbehinderten oder dergleichen habe ich bislang keinen Kontakt oder so. Ich kann einfach nicht alles. Kein Problem. Nee, ich frage jetzt das mit dem. Ach, doch, eigentlich frage ich es doch, weil du ja auch eine Aussage in deiner Wiki-Bewerbung da gemacht hast, die hier geschrieben ist. Ich fasse die Fragen in Zeile 3 und 7 jetzt mal zusammen. Da steht im Wiki offenbar Absage an die gängigen Völkerrechts- und UN-Doktrinen der Nichteinmischung in innere Angelegenheiten, als ob wir die hätten. Für Regime, in deren Ländern Korruption und/oder Planwirtschaft ist, gibt es bei mir keine Toleranz. Ich lasse das Zitat jetzt einfach mal so stehen. Und dann gibt es da von dir ein Bild in Tarnkleidung. Und da würde ich jetzt gerne mal verstehen, wie sich die Aussagen oder das mit der Tarnkleidung da in das einordnet, was wir als piratige Programmlage da haben. Und du musst das einfach für uns ein bisschen einordnen, weil das ist eine relativ ungewöhnliche Aussage bei den Piraten. Ja, also die Frage in Zeile 3 ist einfacher zu beantworten erstmal, weil ich habe ja gewisse, ja, möchte ich mal sagen, Neigungen, die eher privat sind in Richtung Fetischismus. Und ein Fetisch ist zum Beispiel so ein NATO-Anzug, genauso wie es ja Männer gibt, die zum Beispiel SS-Uniformen tragen, gern in entsprechenden Lokalitäten auch SS-Uniformen anziehen, obwohl sie tatsächlich mit SS und Nazis nichts zu tun haben möchten. Also soweit das Foto mit diesem Kleid. Und im Übrigen, also dass keine Toleranz ist, das heißt ja nun nicht sofort praktisch, dass man sofort Krieg führt gegen ein Land, das sagen wir besonders korrupt ist und von dem dann besonders viel Flüchtlinge kommen. Aber scharfe Politik, scharfe Kritik wird es schon geben. Und im Übrigen, USA zum Beispiel behauptet ja, sich an die Doktrin, also ans Völkerrecht zu halten, die Nichteinmischung. Und dann sieht man mit dem Satellit ein paar Mohnfelder, Opiumfelder, und es kommen gleich Bomben oder Chemie drauf, dass die Opiumpflanzen eingehen. Also das, was ich da sage, das tun die USA ja zum Beispiel noch viel mehr. Na, also das heißt, ich bin schon scharf eingestellt gegen das, was ich gerade sagte, so korrupte Länder, aber ich meine, ich möchte es da auch nicht übertreiben, aber grundsätzlich kann man einfach zu, was immer mehr, wie soll ich sagen, klar Krieg führen, weil ein Land irgendwelche Sachen falsch macht. Das ist schwer, wenn ich zum Beispiel denke, wie falsch rum in Nordkorea funktioniert und wie man sehr man das denen wünscht, was auch die DDRler erleben konnten, dass die Grenze fällt und dann die Einheit kommt. Aber Krieg ist vielleicht nicht das richtige Mittel, aber einfach zu gar nichts sagen gibt es bei mir auch nicht. Also im Einzelfall sehr schwer zu entscheiden, diese Sachen, das gebe ich zu. Lassen wir das mal mit den persönlichen Kleidungsvorlieben ein bisschen beiseite, aber es ist eben gerade ein Beispiel genannt und das ist das mit den Mondfeldern in Afghanistan. Und da würde mich deine Wertung interessieren, weil es ist ja auch, also du triffst jetzt natürlich hier auch ausgerechnet einen Nerv, denn der internationale Drogenhandel hat ja einen regelrechten Schub erlebt, seit in Afghanistan dort Auseinandersetzungen stattfinden. Und weil du das Thema angesprochen hast, würde mich das jetzt mal interessieren. Kannst du uns die Zusammenhänge mal da erläutern und mal sagen, wenn du jetzt, worüber wir ja jetzt im Moment gerade nicht verhandeln, weil du willst ja stellvertretender Vorsitzender der Piratenpartei werden und nicht Außenminister der USA oder sowas, aber wie würde sich, wenn du den Einfluss hättest, den du dir wünschst, an diesem Zustand etwas ändern? Ja, das ist schwer zu sagen. Also ich meine, die Drogen produzieren verdienen natürlich vor allem dadurch viel Geld, dass die Drogen verboten und deswegen illegal sind. Das ist speziell in dem Punkt würde das dann schon nachlassen, wenn die nicht mehr illegal wären. Und andere Dinge, die halt falsch rumlaufen, da ist dann schon schwieriger einzugreifen, wenn einfach in einem Land, in einer Gesellschaft so korrupt und linksrum gewirtschaftet wird, dass kaum jemand seinen eigenen Lebensunterhalt verdienen kann. Und dann kommen eben aber Millionen Flüchtlinge durch die Wüste und übers Meer nach Europa. Also das ist, ich sehe die Ursachen und nicht einfach nur den Zaun in Melilla höher machen, aber dass es schwierig abzustellen ist. Und dass wenn ich etwa, was weiß ich, wenn Guinea oder Nigeria zum Beispiel so ein Land wäre und man gegen dieses Land Krieg führt, um etwa eine korrupte Elite dort zu entmachten, dann kann es natürlich sein, dass alles noch schlimmer wird. Also das ist sehr, sehr gefährlich. Ich weiß auch, dass es meistens keine Patentlösung gibt. Das müssten mal alle verstehen. Wer war denn zuerst am Mikrofon? Ich glaube, der Florian. Ja, ich kann das natürlich mit der Militärklamotten nicht einfach so laufen lassen. Doch, bitte. Na gut, okay, dann ziehe ich zurück. Danke dir. Eigensinn. Ja, ich habe eine ganz andere Frage. Besitzt du eine Schusswaffe? Wenn ja, wofür setzt du sie ein? Ich besitze keine Schusswaffe. Ich würde vielleicht eine besitzen, wenn Schießen mein Hobby wäre, so wie andere vielleicht Boxen oder sowas betreiben, haben ja manche das Hobby, dass sie schießen. Aber mir liegt das persönlich relativ fern und ich besitze auch keine Schusswaffe. Okay, danke. Haben wir noch eine Frage? Weil wir ja eine. Doch, Entschuldigung. Ja, genau. Du hattest ja kurz über Uniformen und Fetisch gesprochen. Mich würde mal interessieren, wie genau heißt dieses Muster, das du auf diesem Foto trägst? Ihr habt das Foto gerade selber nicht so deutlich in Erinnerung. Ich denke, dass es sich um, also ihr habt den vom NATO-Laden, das ein normales Tarn-Militärmuster ist. Und grau und hellgrau, dunkelgrau soll mehr für den Winter sein, hat mir jemand gesagt, während Sommertarnanzüge mehr grün sein sollen. Aber da muss ich sagen, gibt es schon mehr Einzelheiten, als ich weiß. Der Eigensinn trägt jetzt bitte zur politischen Bildung bei und sagt uns, wie dieses Muster heißt. Ehrlich gesagt, ich habe es nicht gefunden. Das war auch der, ja, der Grund, warum ich gefragt habe. Foto ist übrigens Zeile 3 vom Patch verlinkt. Hat ja niemand was dagegen und ist, glaube ich, auch öffentlich im Netz gewesen. Wir sind hier Ja, unter anderem deswegen zusammengekommen, weil wir neuen Bundes, also wir kommen hier überhaupt nur zusammen, weil ein neuer Bundesvorstand gewählt werden muss. Und dieser Bundesvorstand, das ist ja nun nicht grundlos passiert, dass wir uns hier deswegen treffen müssen. Das Ganze nahm für mich irgendwie mit einer Reihe von denkwürdigen Ereignissen den Anfang. Das ging irgendwie mit so einem Stück Dekomaterial in Bochum an und dann ist da in Dresden was passiert und dann haben ein paar Orga-Leute gestreikt und so weiter. Und das setzt sich ja jetzt die ganze Zeit fort. Wir haben jetzt eine Situation, dass dieses Thema für ein paar Leute oder eine Gruppe von Leuten, deren Größe wir ja nicht feststellen können, weil wir haben ja kein BO oder sowas, um einfach abstimmen zu können, für die Leute es ganz, ganz wichtig ist, auch wie man dazu steht. Und für andere Leute ist das vollkommen nebensächlich. Wir verstehen überhaupt nicht, wie man sich darüber auch nur aufregen kann. Und die Piraten sollen doch bitte Politik machen. Und diese ständigen Nachfragen gehen ihnen auf den Wecker. Und was mich interessieren würde, wäre, wenn jetzt wieder so etwas passiert. Ist ja jetzt keine Raketenwissenschaft, welche Ereignisse jetzt irgendwie Wellen hochschlagen lassen werden oder nicht. Wenn also wieder sowas passiert, was geeignet ist, die Wellen hochschlagen zu lassen, wie würdest du in einem Bundesvorstand darauf reagieren? Würdest du überhaupt darauf reagieren? Und wenn ja, wie? Um diese Wellen vielleicht nicht so extrem hochschlagen zu lassen. Ja, das kommt darauf an, was passiert. Also wenn zwei oder mehr wichtige Leute, sagen wir mit zwei Positionen, irgendwie ineinander in Streit geraten, dann muss ich halt mit beiden reden und das ist auch für mich oft schon ziemlich schwierig, ne? Und dann halt gucken, dass sie sich wieder vertragen. Und wenn was anderes die Wellen hochschlägt, ist, das gibt zum Beispiel Sachen, was weiß ich, eine Piratin zeigt irgendwo, wo man es normalerweise nicht macht, ihre Brüste oder so. Das kann sein, dass es ein Vorgang ist, der mich überhaupt nicht interessiert. Also am Münchner Isarufer wird auch oben ohne gebadet. So, aber das hat jetzt irgendwie an dieser Stelle einen anderen Charakter gehabt, glaube ich. Und da würde mich halt jetzt interessieren, was du ganz konkret in so einem Fall machen würdest. Also da veröffentlicht jetzt irgendwo eine Frankfurter Lokalzeitung einen Artikel darüber, dass der Monopol irgendwie in Frankfurt am Funkturm mit entblößtem Oberkörper stand und irgendeinen Spruch da drauf hatte. Und es gibt riesen Sturm auf Twitter und ganz, ganz viele Tweets und alles und so. Und was macht Jan David jetzt im Bundesvorstand, um zu verhindern, dass das zur parteizerreißenden Krise hochstilisiert wird? Ja, muss sagen, das ist nicht so einfach. Das ist richtig. Deswegen haben wir ja auch unglaublich fähige Leute in den Bundesvorstand gewählt, die erfahren in Krisenmanagement, sich mit so einer Situation bedacht, aber eilig und nachhaltig auseinandersetzen und dann weitere Zerwürfnisse verhindern, oder? Genau, das ist die Aufgabe, weitere Zerwürfnisse zu verhindern. Und wie man es hinkriegt, wie gesagt, ist jedes Mal schwierig. Ob man es hingekriegt hat, weiß man erst nachher. Der Vorstand, der bisherige, wäre wahrscheinlich nicht zurückgetreten, 4 von 7 Leuten, wenn es nicht ab und zu auch nicht zu schaffen wäre. So was, also dass die Leute sich wieder einkriegen. Die sind dann nicht zum Spaß zurückgetreten, oder? Ich weiß nicht genau, was sie sich gedacht haben beim Zurücktreten. Also, das wäre jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit, wenn man das wissen möchte, sie mal anzurufen und zu fragen. Hast du das gemacht? Nee. Schade. Gut, also das heißt, du würdest die Situation einfach mal auf dich zukommen lassen und gucken, was passiert oder was andere Bundesvorstände machen? Ja klar, und es ist dann auch wichtig, dass man irgendwie gemeinsam schafft mit, also ich zum Beispiel mit dem Generalsekretär und dem ersten Vorsitzenden zusammen, wenn da irgendwie Leute sich nicht vertragen oder wenn irgend so was hohe Wellen schlägt, wie der Monopol am Funkturm, oben oder unten ohne oder weiß der Henker was. Das ist ja der Vorteil auch beim Vorstand, dass das mehrere Leute sind und dass die denen zusammenfällt dann schon was ein. Bloß wenn die also Vorstandsmitglieder sich untereinander zerstreiten, dann ist natürlich ganz schwierig, was Sinnvolles zu tun. Und das sollte möglichst nicht passieren, weil sonst haben wir wieder ABPT, wenn da 7 Leute und 4 kommen schon wieder nicht mit. Also, sondern, aber wenn die sich richtig verständigen und wissen, was sie machen, dann können die auch die Partei zusammenhalten einigermaßen. Ja, ich versuche im Moment gerade nur rauszufinden, du hast völlig richtig gesagt, der Vorstand besteht glücklicherweise aus mehreren Personen. Wir sind keine zentral organisierte Partei mit irgendeiner Führungsperson an der Spitze, sondern wir haben ja einen mehrköpfigen Bundesvorstand, der dann gemeinsam operiert und der sich auch hoffentlich dann gemeinsam austauscht, wie mit der Situation umzugehen ist. Ich möchte aber jetzt rausfinden, weil du ja dann ein Mitglied dieses Vorstandes bist, was du zu dieser Diskussion beiträgst. Das würde mich halt interessieren, weil wenn du nichts beiträgst, dann müsstest du auch nicht im Vorstand sein. Du könntest zum Beispiel darauf hinwirken, dass Leute, die sich so verhalten, zum Beispiel mit einem Parteiausschlussverfahren bedacht werden. Du könntest auch darauf hinwirken, dass die Leute, die dann auf Twitter drauf rumhacken, dass die ein Parteiausschlussverfahren an den Hals kriegen. Oder du könntest zum Beispiel sagen, Leute, lasst uns die einladen, dass wir uns mal zusammensetzen, dass wir mit denen mal reden. Und wenn wir die Leute, die das machen und die Leute, die dann darüber twittern, mal zusammensetzen, vielleicht kommen die gemeinsam im Gespräch zum Ergebnis oder so. Also mich würde einfach interessieren, welchen Aspekt du in diese Diskussion einbringen würdest. Naja, ich würde zuerst auf jeden Fall mal versuchen, die Leute zusammenzubringen. Irgendwie, was weiß ich, der eine, der irgendwie was Komisches macht und der andere zu auf Twitter oder sonst wie drauf rumhacken auf den Leuten. Aber grundsätzlich, wenn sich das auf die Schnelle nicht beilegen lässt, also hartnäckiger Konfliktfall bleibt, da weiß ich auch vorher nicht Bescheid. Wie gesagt, ich kann keine Patentlösungen liefern für solche Sachen. Hat zu diesem Fragenkomplex jemand aus dem Zuhörerraum eine Frage? Der Pofalla, der erklärt das jetzt hier für beendet oder sowas? Nee, Eigensinn. Ja, welche Erfahrungen hast du bisher mit zielorientierter Gesprächsführung, zum Beispiel im Kontext von, ich sag mal, Coaching, Moderation, Supervision und ähnlichen, ich sag mal, Regelprozessen für menschliches Miteinander? Ich habe da bis jetzt keine Erfahrungen, weil ich weder eine Ausbildung in der Richtung habe, noch eine natürliche Begabung oder so, um Leute zu coachen oder so zu führen. Ich finde das alles sehr, sehr interessant. Und ich muss mich dann davon leiten, also einfach irgendwie ein Gefühl haben für die Richtung, in die es hingehen soll. Aber wie gesagt, die Fähigkeit, Leute zu führen, ist wohl im Wesentlichen angeboren. Ich weiß nicht, inwieweit man das überhaupt erlernen kann. Okay, kurze Nachfrage dazu noch. Welche Erfahrung hast du denn mit solchen Moderationsprozessen oder ich sag mal mit unterschiedlichen Workshop-Formaten, als Teilnehmer? Ja, als Teilnehmer kann ich schon mal sagen, dass ich an einem sogenannten Gemeinschaftsbildungsworkshop mal teilgenommen habe. Aber grundsätzlich, wie zum Beispiel, wie man zum Beispiel in Betrieben, wäre zum Beispiel in einem Betrieb wäre eine Mobbing-Situation oder ein ähnlicher langanhaltender Konflikt, wie man das, also sagen wir mal, effizient oder geschickt beendet, das sind Dinge, über die ich nicht viel weiß. Ich meine, ich wäre wahrscheinlich auch im persönlichen Leben weitergekommen und wäre nicht in Erwerbsunfähigkeitsrente, wenn ich also auf diesem Gebiet sozial und coachingmäßig und Konflikte austragen, Konflikte beseitigen, wenn ich da bessere Fähigkeiten hätte, dann wäre ich möglicherweise auch immer noch im Berufsleben drin. Das kann gut sein. Ja, dazu hätte ich noch eine ganz klitzekleine Nachfrage. Ich hoffe, ich habe da nicht einfach nicht zugehört. Aber welchen beruflichen Hintergrund hast bzw. hattest du denn? Ja, das ist jetzt eine relativ einfache Frage. Ich habe ja nach dem Abitur keinen Ausbildungs- oder Studienabschluss auf die Reihe gekriegt, habe aber in der Zeit, wo ich 30 Jahre alt war, sagen wir, also vor jetzt 20 Jahren habe ich Computerkenntnisse gehabt, die, also das sind Sachen, was heute praktisch jeder weiß, aber was damals noch nicht so viele Leute wussten. Und ich konnte mit etwas Glück eine Arbeitsstelle bekommen beim einem Landesamt der Stuttgarter Landesregierung, die ich dann auch ungefähr 10 Jahre lang halten konnte. Das heißt, ich habe mit der Berufstätigkeit später angefangen und früher aufgehört als die meisten Leute. Und der Hauptbereich ist also schon mit EDV zum Beispiel. Ich war auch zeitweise beteiligt am Benutzerservice für Benutzerprobleme in den Außenstellen und in unserem Haus selber. Und als ich mich bei einer Privatfirma, wo es auch um Benutzerservice ging, beworben habe, da hat man mir ziemlich hart hingerieben, ja, Sie haben gute Voraussetzungen, dass Sie verstehen, um was für Software es sich bei uns handelt, was sie tut, aber Sie müssen ja nicht nur den Benutzern helfen, sondern auch die Interessen der Firma vertreten und Sie haben gar nicht die Psychologie. Na, das ist mir vollkommen klar, dass dieser Firmenchef da auf ein tatsächliches Defizit bei mir hingewiesen hat und dass ich also praktisch, ja, wenn ich die Psychologie hätte, wie der das umgangssprachlich gesagt hätte, ja, dann hätte ich wahrscheinlich viele Berufsstellen mit Erfolg mehrere Jahre jeweils machen können. Ja, ich hätte noch eine kleine Nachfrage dazu, wenn ich darf. Okay, darf ich fragen, welches Landesamt genau das denn war? Ja, das hieß damals Landesamt für Flurbereinigung in Kornwestheim und ist heute ein Teil vom Landesamt für Geoinformation in Baden-Württemberg, weil es mit dem Landesvermessungsamt zusammengelegt wurde. Aber damals, wie gesagt, oder eigentlich erst so eine Stelle, die oberhalb vom Ministerium von Landwirtschaft war, aber wir wurden in Kornwestheim in dieses Landesamt für Flurbereinigung dann eingegliedert, weil zum Teil die gleichen Sachen gemacht wurden. Deswegen war das für den Staat sehr vorteilhaft, die Dienststelle, wo ich zuerst war, dort mit hineinzutun. Okay, danke. Aber daran schließt sich jetzt sozusagen eine ganz natürliche Frage an. Also da du ja da mit Computern und Internet irgendwie dann überdurchschnittlich erfahren bist, was verstehst du denn unter dem Schlagwort Netzpartei und wie stehst du dazu? Wie würdest du Leuten, die dich dazu befragen, die jetzt sagen wir mal vielleicht selber eher so sich im Neuland aufhalten, wie würdest du denen erklären, was das Informationszeitalter für eine Herausforderung für die Gesellschaft darstellt und wie wir Piraten diese Herausforderung begegnen und vor allem warum wir dort eine Kompetenz haben, die möglicherweise andere Parteien nicht haben. Ja, also das erstmal Netzpartei, das bedeutet natürlich im engeren Sinn mal, dass man mit dem Internet also sich gut auskennt, dass man da gewisse Dinge nicht so haben möchte, wie sie jetzt sind. Aber wir wünschen uns natürlich auch, dass nicht nur elektronisch, sondern auch real irgendwie die Leute gut miteinander vernetzt sind. Und das hat ja auch immer mehr nachgelassen in den letzten Jahren. Warum mussten denn solche Tasten? Ich habe aus Versehen die Taste nicht festgehalten. Also, früher haben doch die Leute sich mit Waren und mit Dienstleistungen immer auch spontan gegenseitig ausgeholfen und tun die nicht mehr von selbst. Und gewisse Leute wie die Heidemarie Schermer beschreibt zum Beispiel in ihrem Buch, dass sie den Dortmunder Tauschring aufgebaut hat. Sowas war früher nicht nötig, weil die Gesellschaft von selbst vernetzt war. Sie ist es nicht mehr. Das ist etwas, was schlecht ist, aber nicht die Ordnung. Du hast ganz viele Aussetzer, Jan David, du hast ganz viele Aussetzer. Bitte, bitte halte deine Sprechtaste gleichmäßig gedrückt. Ich hoffe, dass nicht auch mein Netzwerk ein Wackelkontakt hat, weil da es finden geht nicht so schnell. Halt eben jetzt mal ist ruhig. Also praktisch, es muss alles Mögliche organisiert werden, was die Leute von selber gemacht haben, weil immer mehr jeder gegen jeden schafft. Und das wieder zu fangen, ist auch etwas, was ich Netzpartei nennen würde. Ja, dass die Leute wieder mehr miteinander und weniger gegeneinander schaffen sollen. Hat jemand dazu eine Frage? Ja, klar, komm, hau rein. Okay, Vernetzung ist ja nicht nur eine Online-Sache. Viel wird auch davon geredet, dass wir zu einem Teil zumindest eine Generation darstellen, die das Internet vor allem als Plattform begreift und diese Natur, also diese Plattformcharakter, auch als einen selbstverständlichen Anspruch an Politik begreift. Aber andererseits gibt es ja auch Vernetzung zum Beispiel mit, ich sag mal, Aktionsgruppen, die bestimmte Bedürfnisse tragen und in die Gesellschaft tragen und auch auf Demos vertreten und so weiter. Bist du mit solchen Aktionsgruppen vernetzt? Wenn ja, mit welchen und welche Erfahrungen hast du mit solcher zivilgesellschaftlicher Vernetzung oder auch mit Vereinen bisher damit? Ja, also mit so Aktionsgruppen bin ich nicht vernetzt, aber gerade im Verein, da war ich der stellvertretende Vorsitzende des Bodensee-Carsharing-Vereins in Lindau. Da musste ich nicht viel machen. Es hat eben einem gefehlt, einer Person, die das Amt nimmt. Aber ich habe da dann mitbekommen, wie solche Dinge funktionieren. Also das ist so allzu viel Erfahrungen, sonst habe ich nicht. Und deswegen war mir das wertvoll, dass ich ein Jahr lang in diesem Vereinsamt mitgemacht habe. Haben wir noch weitere politische Fragen? Weil sonst würde ich gerne eine aus dem Pad wieder aufnehmen. Also ich traum. Bitte? Echost du gerade? Ja, sonst würde ich gerne eine auf dem Pad aufnehmen. Ich habe jetzt deine Benutzerseite nicht angeschaut. Da wird zitiert, zwar glaube ich nicht an die Klimalüge. Würdest du uns kurz erklären, was du unter Klimalüge verstehst und was genau da gelogen ist? Ja, was da gelogen ist oder vielleicht auch nur ein Irrtum ist, nämlich die Kombination zweier Aussagen. Erstens, es wird immer wärmer und zweitens, der ist in erster Linie dran schuld. Es gibt allerdings Wissenschaftler, die sagen, erstens, es kommt vor allem von der Sonne und zweitens, in den letzten Jahren hat die Entwicklung umgekehrt angeht. eher in Richtung auf eine kleine Eiszeit. Ich möchte es mal so hinstellen, weil ich das auch nicht mit Sicherheit überprüfen kann. Der vergangene Winter war zum Beispiel uns in Europa ein Winter, aber in den meisten Teilen der Nordhalbkugel Ostafrika sollte es ein besonders harter Winter gewesen sein. Und das heißt also praktisch, da habe ich geschrieben, da ein bisschen übertrieben halt diese Lüge, wo ich auch nur Irrtum sagen sollte. Man kann von da ruhig viel setzen, fahren und fliegen. Das Problem liegt für mich eher darin, dass ja das Kerosin, also das Öl, Zeit ausgeht, dass es in begrenzter Menge vorhanden ist, aber nicht wegen dem Rauspusten von Kohlendioxid in die Atmosphäre. Da sehe ich eigentlich kein Problem. Okay, das heißt, wir können also ganz beruhigt sein bezüglich der Zunahme des internationalen Verkehrs mit Verbrennungsmotoren. Das kriegen wir schon irgendwie in den Griff und deswegen wird es auch nicht wärmer. Nee, wir müssen nur eben allmählich umstellen, weil ja das Öl mit der Zeit knapper wird und ausgeht. Der Gesichtspunkt bleibt. Also das ist auf jeden Fall so. Nun gut. Fragen am Mikrofon, bitte. Leute, ihr müsst einen Kandidaten für den stellvertretenden Vorsitz und für den stellvertretenden Geschäftsführer müsst ihr auch Fragen haben. Mikro weiter weg vom Mund, sagt er. Ich probiere es mal gerade. Ich hoffe, dass es wirkt. Dann würde ich dich gerne mal zu einem aktuellen Ereignis fragen, genau. Es sei denn, der Eigensinn hat eine weitere Frage. Eigentlich würde ich gerne ans Podium hoben, Eigensinn. Aber stell deine. Dankeschön. Ich bin hier kurz weg und Technik irgend so. Okay. Also es ging ja kurz um Klima. Ich war kurz Wasser, deswegen habe ich nicht die komplette Antwort mitgehört. Aber da kam mir der Gedanke, also das Wort Vernetzung wieder in den Sinn. Wie ist das? Was bevorzugt? Was bevorzugst du? Vernetzte Erklärungsmuster oder monokausale Erklärungsmuster? Und was glaubst du ist förderlich in der Klimadiskussion und warum? Und vielleicht im Kontext damit, wie vereinbarst du deine Meinung mit dem Thema Fracking und welche Meinung hast du überhaupt zum Thema Fracking und warum? Ja, das sind verschiedene generelle Erklärungsmuster. Also ich glaube, Sachen sind nicht monokausal, haben mehrere Ursachen. Fracking, was ist es? Man tut ja damit irgendwie, glaube ich, mit Wasserdampf und Chemikalien und Druck möglichst viel rausholen aus dem Boden, was an Öl und Gas drin ist. Und das könnte schädliche Auswirkungen haben. Wie schädlich das ist, ist schwer einzuschätzen. Und das ist es ja auch so kontrovers. Also ich würde mit Gefühl auch hier sagen, Vorsicht mit Fracking ist vielleicht nicht so gesund. Knackwurst. Entstumm bitte und Fragen, Knackwurst. Herr Knackwurst, die 17, bitte, Herr Knackwurst, bitte. Ist stumm immer noch? Das war dann wohl keine ernst gemeinte Wortmeldung. Ja, wenn wir keine weiteren politischen Fragen mehr haben, den Kandidaten, dann verzichte ich auf die Frage nach Duisburg, es sei denn, irgendjemand will es wirklich hören, und würde zum Thema Amtsführung über... Doch, Knackwurst. Gibt es Chemtrails? Moment, also jetzt bitte Knackwurst aufhören reden, weil sonst gibt es eine ganz grausame Kopplung. Und Knackwurst, bitte aufhören reden, sonst gibt es Danke. Und Jan David, die Frage war, ist Chemtrail. Was ist das überhaupt? Sowohl ein Push-to-Talk, die Knackwurst. Ja, Chemtrails, angeblich handelt es sich darum, dass die Flieger, die Kerosin, irgendwelche Chemikalien beimischen, die dann hinten rausgeworfen werden und schädliche Auswirkungen auf die Atmosphäre haben. Ich persönlich glaube, dass das nicht stimmt. Bist du, also sagst du, hoffst, dass das nicht stimmt? Hast du dich mit dem Thema mal auseinandergesetzt und hast du irgendwelche Anhaltspunkte, die uns den Gedanken nahelegen, dass vielleicht doch stimmen könnte? Nein, ich habe keine Anhaltspunkte, dass das stimmt. Also praktisch, bin ziemlich überzeugt, dass die Fluggesellschaften andere Dinge zu tun haben, als Silber oder Aluminium oder irgendwas ins Kerosin mit reinzumischen, damit es dann mit den Aufgasen hinten rausgepumpt wird. Ich glaube eigentlich, dass seriöse Fluglinien so einen Unsinn, dass Unsinn nicht machen. Also die Chemtrails gibt es nicht. Dankeschön. Dann lass uns mal zum Thema Amtsführung übergehen. Traditionell ist es ja so, wenn Vorstände gewählt werden, dann werden die, wenn man die unheimlich lieb hat, und in dem Moment, wo sie gewählt sind, hat die plötzlich keiner mehr lieb und dann wird da drauf rumschen ohne Ende, weil es ja keine klare Beschreibung gibt, Bundesvorstände arbeiten haben bei den Piraten, welche Maßstäbe da angelegt werden, und da ist man ja dann sofort Feind, ne? Und weil man ja plötzlich Macht hat. Und was ich jetzt gerne von dir verstehen möchte, der Jan David wird stellvertretender Vorsitzender, und wie können wir uns dann die Art und Weise, wie er im Vorstand arbeitet, vorstellen? Da dürfen so Worte vorkommen wie Vorstandssitzungen, wie Transparenz, wie Entscheidungen, wie Ausschreibung, wie Angestellte und so weiter. Ja, ich habe ja gestern schon Äußerungen zu dem Thema mitgehört und im Mambe und auch in Facher, wo ich anwesend war. Und das ist ganz klar, so viel, also im Prinzip Vorstandssitzung immer öffentlich, weil das hat ja Ärger gegeben, dass der Vorstand für sich macht. Klar ist, wenn man eine Stellenausschreibung hat, haben die Bewerber gewisse persönliche Sachen. Zum anderen können auch Dinge vorkommen, wo schon das Gesetz vorschreibt, dass die vertraulich behandelt werden, grundsätzlich so offen wie möglich alles, weil da stehen die Piraten, und wenn sie oder ihr Vorstand das Gegenteil macht, dann sind wir unten durch. Dann können wir auch keine Wähler überzeugen, von unserer Anschauung, von unserer Art, Dinge ranzugehen. Hast du mal eine öffentliche Vorstandssitzung mit angehört? Nein, ich habe mal einen Teil von einer angehört, nur auf Landes- oder Kreisebene, und habe nicht viel damit anfangen können. Aber das ist ja eigentlich mein Problem gewesen, dass ich da vielleicht nicht so richtig fertig war und vielleicht auch manche Hintergründe um das verstanden habe. Ich weiß, dass nicht mal mehr genau, was es war, ob das ein Jahr hier ist oder zwei. Du kandidierst für ein Organ, Piratenpartei, das öffentlich tagt, sagst, irgendwie kommt nicht öffentlich tagen, hast diese öffentliche überhaupt noch nicht in Anspruch genommen. Wenn du da nicht zuhörst, also ich meine, hier sind ja dann bei so Vorstandssitzungen auch typischerweise so irgendwie um die 100 Leute da im Raum, gibt 35.000 Piraten, ist das dann überhaupt schlimm, wenn die nicht öffentlich tagen würden? Würde dadurch ein Verlust? Naja, es hat ja bisher Ärger gegeben, glaube ich, deshalb, und Wie gesagt, wenn ich selber Vorstandssitzung drin bin, sind es ja anderen, die zuhören oder nicht, die Freiheit haben, sich damit, also wie gesagt, man muss eben alles möglichst normal machen, obwohl die Öffentlichkeit zuhört. Und man muss einfach irgendwie, wie soll ich das sagen, das normal machen und eben nichts irgendwie heimlich oder so an der Basis vorbei oder so. Das sind ja, soweit ich mitgekriegt habe, die Sachen, die Ärger gegeben haben. Gut, wenn, also ich kann jetzt praktisch nicht mehr nachfragen, wie du, welche Dinge du konkret innerhalb des Bundesvorstandes anders machen möchtest, als das bisherige Vorstände gemacht haben, weil du ja gesagt hast, dass du gar nicht wie der Vorstand bisher agiert hat. Trotzdem könnte man ja mal nach der Entscheidungsfindung fragen. Also es gibt bei den Piraten irgendwie so ein, wie soll ich sagen, so eine Art Running Gag, ne? Der nennt sich Schwarmintelligenz und der sagt, wenn mehrere Leute auf irgendwas drauf gucken, dann merkt man schneller, ob irgendwo Fehler drin sind. Ne? Also ich schicke irgendwie mal einen Text in die Welt und dann lesen den irgendwie 50 Leute und dann ist der danach, weiß ich alles, was da drin falsch läuft. Wenn man das mal so hinnimmt, oder Frage 1, wie stehst du zu diesem Gedanken und was hätte das für eine Folge für die Entscheidungsfindung innerhalb eines Vorstands? Also wie würden Entscheidungen in einem Vorstand getroffen, in dem du sagen könntest, wo es lang geht? Naja, also erstens mal, rein theoretisch könnte man natürlich sich vorstellen, dass einmal sozusagen, wenn man schon die anderen werden schon nichts übersehen, aber meistens, denke ich, wird so, wie du sagst, nach dem Prinzip zu funktionieren, also 4 Augen sehen mehr oder 14, 7 mal 2 Ohren hören halt mehr als 2 mal 2 und man macht weniger Fehler. Also das leuchtet mir ein. Meistens wird so gehen, dann, wenn nach dem, was durchgesprochen wurde, die Entscheidung zu finden ist, ja, das ist nicht so einfach, aber ich denke, dass es dann oft zu einstimmigen Entscheidungen kommen wird, also nicht zu viel Streit oder Konflikt, sondern zu vielen einstimmigen Entscheidungen, wenn die Sachen so funktionieren. Würdest du für mich den Begriff Transparenz mal mit Leben füllen? Also wir haben ja bei den Piraten eine lebendige Diskussion zu diesem Thema und auch immer sehr emotional und dann gibt es Leute, die sagen, Transparenz ist irgendwie ein politisches Thema. Und andere sagen, nee, Transparenz, das geht so weit, dass man im Prinzip sagen muss, wenn man zur Toilette geht, und das kann es ja irgendwie beides nicht sein. Wo ist für die Transparenz, was bedeutet dieses Wort ganz konkret für dich? Also, wie gesagt, wenn man mal zur Toilette geht, glaube ich, zu weit. Generell bedeutet Transparenz eben, dass die wichtigen Sachen öffentlich zu hören und zu sehen sind, wobei, was ist klar, was ist wichtig. Also falls schwer zu entscheiden, dann ist wichtig, zum Beispiel Nicht-Transparenz ist, zum Beispiel wenn schwarze Kassen oder sowas vorhanden ist oder beim Flughafen Bern und so, da weiß man ja gar nicht, wie korrupt die Sache ist, weil gar keine Transparenz da ist und. Also irgendwie da zumindest das Wesentliche muss man hören und sehen. Knackwurst, glaube ich, noch eine Frage. Thema Außenpolitik. Thema Putin und Krim, war das korrekt? War das cool von ihm? Findet das legitim? Ist von hier aus schwer einzuschätzen. Ich kenne einige Russen, die behaupten, dass die Berichterstattung bei uns völlig falsch wäre, dass Dinge, was ukrainische, russische Leute sagen im Fernsehen, vollkommen übersetzt würde. Das sind Dinge, die ich nicht einschätzen kann. Dann ist, dass Putin die Macht haben möchte, möglichst noch mehr Macht haben möchte, die militärische Kontrolle haben möchte über Ostukraine und über Krim. Anders leben dort auch eine Mehrheit von Menschen, die sich gar nicht als Ukraine fühlen, sondern als Russen, anderen wegen der Muttersprache und. Das Problem ist also zweischichtig mindestens. Einerseits ist es Politik, andererseits fühlen sich die Leute angeblich eher als Russen als Ukrainer in den beiden Gebieten. Und insofern muss man also sagen, von daher hat der Putin natürlich recht, wenn da die Bevölkerungsmehrheit mit russischer Muttersprache sich nicht als Ukrainer fühlt. Also die Berichterstattung der russischen Medien findest du okay? Und die Handlungen von Putin findest du auch okay, oder wie? Nein, die finde ich nicht automatisch okay, sondern ich muss sagen, dass ich eben vom Westen aus, von einem westlichen Land aus, gar nicht die Möglichkeit habe, die Realität auf der Krim und in den ostukrainischen Gebieten korrekt einzuschätzen. Wir können da nicht reinschauen, inwieweit aber das zumindest ein Teil von Putins Motiven nicht okay ist, nämlich reine Machtgier ist. Also zumindest teilweise ist es so, das ist ja wohl klar. Okay. Das war jetzt nicht direkt zur Amtsführung. Wir haben zur Amtsführung immer noch zwei Fragen. Erinnere daran, dass uns diese Grillabende hier eine Vorstellung geben sollen, inwieweit wir die Kandidaten dann in die Ämter, für die sie kandidieren, wählen möchten oder nicht. Und zu diesen beiden Fragen bitte ich die Birgit und die Leonie ans Telefon, aber ans Mikrofon in dem Fall. Habe ich euch jetzt geweckt? Hallo Birgit. Hallo Dirk. Dir ist ja sicher bekannt, dass wir hier diverse Arbeitsgruppen haben, gerade auch auf Bundesebene. Glaubst du, dass die legitimiert werden sollten vom BUFO? Und zweite Frage, wie stehst du zu den Themenbeauftragten? Also die Arbeitsgemeinschaften oder Arbeitsgruppen funktionieren so, wie es mir sich darstellt, gut. Das heißt, meines Erachtens braucht man da nicht mit irgendwelchen innerparteilichen Bestimmungen die Sachen komplizierter machen. Und offenbar sind auch sogenannte Themenbeauftragte überflüssig. Es funktioniert doch alles. Okay, danke. Die Leonie sagt gerade, dass sie leider nicht zum Mikrofon kommen kann, also werde ich ihre Frage stellen. Wir wollen immer wissen, ob die anderen Kandidaten in irgendeiner Weise verschwägert, verheiratet, Wohngemeinschaft teilen oder Opa sind oder Tochter oder sonst irgendwas oder vielleicht Angestellter oder Chef oder irgendetwas in dieser Art. Bist du mit irgendeinem der anderen Kandidaten wild? Nein, ganz eindeutig. Ich bin mit keinem verwandt, mit keinem der Chef oder der Chef von mir gar nichts. Also ein völlig unabhängiger Kandidat, schön. Jetzt ist es ja so, dass da in Halle gewählt wird und diese Ämter, die werden üblicherweise der Reihe nach gewählt. Gestern haben wir uns einen Tadel abgeholt, weil der stellvertretende Vorsitzende möglicherweise ja nicht als gewählt wird. Trotzdem ist das irgendwie so üblich gewesen, die letzten 7 Jahre oder was. Das heißt, es würde relativ früh gewählt und dann wird ein Gremium zusammengewählt mit allen möglichen Leuten. Könntest du da mit jedem zusammenarbeiten, der da auf der Liste der Kandidierenden steht? Oder hättest du da irgendwie das Gefühl, um Gottes Willen, wenn der da gewählt wird oder die da gewählt wird, dann trete ich am besten gleich zurück? Oder wenn der oder jene Vorsitzende gewählt wird, dann ziehe ich meine Kandidatur zurück? Nee, also bis jetzt gibt es niemand, wo ich sagen würde, mit dem kann ich gar nicht. Ich habe natürlich meine Sympathie für den Bernd Schreiner. In erster Linie wünsche ich mir, dass der erste Vorsitzende ist, aber man kann es sich nicht aussuchen. Und ich denke, ich könnte mit jedem. Wie viele von den Kandidaten kennst du denn? Also mit wie vielen hast du schon mal in irgendeiner Weise Kontakt gehabt? Ja, vielleicht mit nicht einmal der Hälfte, weil da waren ja einige in Pfarrer anwesend, wo ich auch war. Die kenne ich. Und die, wo da nicht waren, kenne ich nicht. Es war auch von meinem Kreisverband Ravensburg-Bodensee, war keiner da, hat keiner für irgendwas kandidiert. Okay, jetzt wird da zusammen gewählt. Du kommst ja mit allen zurecht, super. Aber das heißt ja noch nicht, dass die anderen miteinander zurechtkommen. Wenn da jetzt ein Grüppchen zusammen gewählt wird, was den Anschein erweckt, dass es vielleicht kriseln könnte. Wie ist das, ab wann oder was wäre für dich das Signal, dass es eine gute Idee wäre, externe Mediation in Anspruch zu nehmen? Und würdest du grundsätzlich einer solchen externen Mediation offen gegenüberstehen? Hintergrund der Frage ist, das haben die letzten beiden Bundesvorstände ja nicht getan. Das ist mein gesamter Erfahrungshorizont, ne? Deswegen kann ich weiter in die Vergangenheit nicht schauen. Aber da hätte man manchmal das Gefühl gehabt, dass es eine ziemlich gute Idee gewesen wäre, wenn die das gemacht hätten. Und deswegen hier an dieser Stelle die Nachfrage. Also ich habe keine konkrete Erfahrung mit Mediation, aber ich finde es sehr, sehr einleuchtend. Ich denke auch, dass wenn das gemacht worden wäre, dann hätten die Leute zumindest so lange weitermachen können, dass wir eben vielleicht im halben Jahr beim regulären Parteitag praktisch einen neuen Vorstand gewählt hätten und einfach man will aufeinander rumhaken. Mediation ist ja sowas wie ein Vermittler. Den will man nicht haben. Und den Salat haben wir jetzt, dass eben hauruck ein neuer Vorstand gewählt werden muss und nicht regulär. Und das kann auch dazu führen, dass so ein Greenhorn wie ich stellvertretender Vorsitzender wird. Und ich sage, zunächst mal würde mir das also einen Heidenspaß machen, wenn das so wäre. Ja, aber Mediation auf jeden Fall, das ist toll, das würde ich gut finden und das hätte man auch jetzt vielleicht machen sollen. Ich ahne, dass der Piratus zu diesem Fragenkomplex etwas nachfragen möchte. Ja, lustigerweise habe ich mich hier zum Mikrofon gemeldet, bevor du das angefangen hast, aber ich will genau in diese Kerbe schlagen. Also erstmal, Jan, toll, dass du dich hier grillen lässt. Ja, da erstmal meine Hochachtung für. Ich glaube, du bist noch nicht so weit, ja, in vielen Themen, glaube ich, bist du noch nicht so sattelfest. Aber, und jetzt kommt etwas, was ich dich fragen will, durch deine Art hast du etwas, was vielleicht in dem Bufo gar nicht schlecht wäre. Und das passt ein bisschen zu dem Thema Mediation. Ich glaube, du bist total Ironie- und Sarkasmusresistent. Also das heißt, dir kann man irgendwie gar nicht so kommen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das gerade in einem polarisierten Bufo sehr hilfreich sein könnte. Wie ist deine Lebenserfahrung, wenn du in Gruppen agierst? Wirkst du, also reagieren die Menschen eher provoziert auf dich oder hast du eher das Gefühl, dass du so eine Art Vermittlungskit sein kannst? Ja, teils, teils. Also ich kann mit gewissen, wie ich schon sagte, mit gewissen Dingen gar nicht gut umgehen, wo psychologisches Geschick erforderlich ist. Andererseits hat man mir auch schon oft bescheinigt, ich könnte in Gruppen Gegensätze gut ausgleichen, könnte überhaupt in Gruppen gut mitarbeiten und so weiter, was ja bei der Diagnose Asperger-Syndrom sehr ungewöhnlich ist. Denke ich schon, dass ich ausgleichen könnte zwischen etwa was weiß ich, wenn es jetzt um das mehr in das Verwaltungsmäßiges Generalsekretär kommt, mit dem ersten Vorsitzenden. Ich könnte vielleicht ausgleichen, würde es auch versuchen. Oder ich würde sagen, dass doch jemand herkommt, Mediation macht, damit ich übernächste Woche noch ein ABBT einberufen will. Noch eine Frage dazu. Also könntest du dich in die Lager, sagen, die wir uns hier so immer irgendwie vor unseren geistigen Augen vorhalten, versetzen? Also kannst du Seiten argumentieren? Hast du gute Argumente für beide Seiten? Ja, das hat man mir schon mal bescheinigt, öfters, dass ich das kann oder wenn ich auf der Seite stehe, doch die Argumente der Gegenseite auch verstehe. Ja, das wäre dann eigentlich eine Stärke für dich, die du wo leben könntest. Vielen Dank. Die Sachen sind eben klarer als ich selber und deswegen hat gesagt, man hat mir das oft schon bestätigt. So, aus meiner Sicht wäre ich mit meinen Fragen durch. Haben wir noch etwas, was mehr dazu beitragen kann, uns über den Kandidaten ein Bild zu machen? Dann bitte jetzt am Mikrofon. Wenn dies der Fall ist, dann danke ich mich recht herzlich beim Jan David für die Knackwurst. Ja, ich wollte noch sagen. Nee, wir knacken wir es am Mikrofon nochmal. Entschuldigung, ich wollte nur noch wissen, was er von den Montagsdemos hält. Sonst ist okay. Guten Abend. Ja, also wer montags demonstrieren will, soll das ruhig machen. Ernsthaft? Also diese Montagsdemos, die mit Ken Jebsen meinte ich, nicht nur irgendwie solche harmlosen. Ja, also wenn du gewalttätige Demonstrationen meinst, das ist nicht gut. Ich glaube, mit dieser wunderbaren Antwort können wir dann die Befragung abschließen. Nein, Stefan am Mikrofon. Nein, genau, das passt schon. Schönen ja, Feierabend und fand ich gut. Piratensee. Ja, ich selber möchte noch sagen, ich habe gerade ins Pad auch reingeschaut und da ist die Frage, was ich mache, wenn ich nicht gewählt werde. Ich werde mich eben im Kreisverband engagieren, in einem anderen als bisher höchstwahrscheinlich, weil bei mir ist ein Umzug von Baden-Württemberg nach Sachsen geplant, nicht hundertprozentig sicher, aber doch 99%ig sicher, dass es im Laufe des Jahres noch passiert. Super. Jan David, dann bedanke ich mich bei dir für deine Zeit hier. Ich bedanke mich bei 80 Zuhörern im Zuhörerraum und bei den Menschen, die im Podcast hier heute mal nicht über Gebühr die beansprucht wurden. Aber das kann sich ja ändern, denn wir haben ein weiteres Programm natürlich. Wir haben morgen den Inkorrupt, den Mirko da Silva aus Sachsen. Wir haben am Sonntag den Simon Langer aus Berlin und in der nächsten Woche auch noch ganz spannende Themen, wie immer. Und heute, glaube ich, das letzte Mal der Hinweis auf den Sonntag. Dort findet in Hamburg ein ein Real-Life-Veranstaltung mit dem Hashtag Herzblatt statt. Und da gibt es Kandidaten zwar bitte nicht zum Anfassen, sondern nur zum ganz nahe kommen und ordentlich mit denen reden und sich noch viel besseres Bild machen als über die anderen Kanäle mit Schrift und Sprache. Jan-David, bist du da in Hamburg? Nee, das ist doch ein bisschen weit. Also ich war sowieso in Sachsen gewesen, als es mit Facherstadt stattfand. Aber vom Bodensee nach Hamburg, ich glaube, das packe ich dann doch nicht. Das wäre schon ein bisschen derbe. Viel weiter geht's nicht mehr, ne? Außer nach Schleswig-Holstein. Gut, dann vielen Dank an alle und einen wunderschönen guten Abend und alle